Kundgabennummer 7670 vom 9.8.1960. Abfall und Rückkehr des Wesens. Liebe Gottes, ihr seid zwar abgefallen von mir, aber ihr gehöret mir doch, da es meine Kraft war, die euch erstehen ließ. Und ihr habt auch den göttlichen Geistesfunken in euch, der mein Anteil ist, der unlösbar verbunden ist und bleibt mit dem Vatergeist von Ewigkeit. Ihr seid also mein, aber ihr selbst, euer freier Wille, hat eine Entfernung geschaffen zwischen uns. Ihr seid bewusst abgestrebt von mir. Ihr habt die Bindung mit mir gelockert. Ihr habt euch abgrundtief von mir entfernt. Zwar nur willensmäßig, denn ihr seid und bleibt dennoch mein. Ansonsten ihr nicht bestehen könntet. Wenn ich die Bindung zwischen uns gänzlich aufheben wollte und mich also von euch trennte, dann könnte meine Liebekraft nicht mehr in euch sein, die euer Bestehen sichert. Ihr würdet in nichts zerfallen, wenn ich gänzlich meine Kraft von euch zurückziehen möchte. Dies aber kann und wird ewig nicht geschehen, weil meine Kraft Liebe ist, die euch erstehen ließ, und weil die Liebe nimmermehr vernichtet, was aus ihr hervorgegangen ist. Ihr seid meine Geschöpfe, zwar durch den Willen dessen geschaffen, der nun mein Gegner ist und noch Ewigkeiten bleiben wird. Doch als ihr geschaffen wurdet, strömte meine Liebekraft in meinen erst geschaffenen Geist ein und befähigte diesen erst zum Erschaffen. Und also waret ihr Produkte meiner Liebekraft, die von ihm genützt wurde durch seinen Willen zum Erschaffen von Wesen, die niemals mehr vergehen konnten. Doch durch seine Anregung und durch euren freien Willen versetztet ihr euch in einen Zustand, der meine Nähe ausschloss. Und ich konnte euch also auch nicht mehr beglücken, wie dies zu Anfang der Fall gewesen ist. Denn meine Liebe durch Strahlung bedeutete für das Wesen unbegrenzte Seligkeit, die es aber freiwillig hingab oder zurückwies, als es sich willensmäßig von mir entfernte. Dennoch bleibt es mein Wesen bis in alle Ewigkeit, und es wird auch sicher einmal seinen Zustand wieder ändern. Es wird aus der Unvollkommenheit, in die es sich selbst begeben hat, wieder in den Zustand der Vollkommenheit eintreten und mir dann auch wieder willensmäßig nahe kommen. Und dann wird es auch wieder selig sein können, wie einst. Darum aber gebe ich auch mein Recht an meine Geschöpfe nicht auf, weil sie aus meiner Liebe hervorgegangen sind. Da sich aber ihr freier Wille einstens mehr meinem nunmehrigen Gegner zuwandte, hatte auch er ein Anrecht auf diese Geschöpfe, die unser beider Liebe erstehen ließ. Und dieses Recht mache ich ihm nicht streitig, werde aber auch nie aufhören, auf meine Geschöpfe so einzuwirken, dass sie sich freiwillig auf den Weg der Rückkehr zu mir begeben, ohne sie jedoch zu zwingen. Und das Gleiche tut auch mein Gegner, der alles anwendet, um die Geschöpfe endgültig für sich zu gewinnen, aber ebenfalls keinen Zwang anwenden kann. Und nun wird es sich entscheiden, wer stärker ist und was stärker ist, die Liebe oder der Hass. Die Liebe wird den Sieg davontragen, denn meine Liebe höret nimmer auf. Sie verfolgt das Wesenhafte bis in die tiefste Tiefe. Sie lässt nichts fallen. Sie trennt sich ewiglich nicht von den Wesen, die sie erschaffen hat. Und sie wird es einmal auch erreichen, dass sich das Wesen der Liebe wieder öffnet, die es einst zurückgewiesen hat. Dass es sich wieder von mir wird anstrahlen lassen und langsam sich selbst wieder wandelt zu seinem Urwesen, das Liebe war. Es gehört mir an und wird auch ewiglich nicht von mir fallen gelassen werden. Ich werde ihm mit meiner Liebe folgen. Ich werde alles tun, um auch seine Liebe zu gewinnen. Und die Liebe ist von solcher Kraft, dass ihr alles möglich ist, dass sie den stärksten Feind besiegt, dass sie den stärksten Widerstand bricht, dass sich das Wesen einmal mir wieder hingeben wird und dann ewiglich nicht mehr sinken kann, dass es unbegrenzte Seligkeit genießen wird am Herzen des Vaters, der sein Kind nie und nimmer zugrunde gehen lässt. Amen.